Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, dann herzlich willkommen zur 25. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei NRW. Heute am 4. April, wir beginnen um 20:32. Mein Name ist Vago, ich werde die Sitzung leiten. Protokoll macht der Elder. Anwesend haben wir den Wolf, den Sven, die Vako und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig und hätten dann als erstes unser Protokoll der letzten Sitzung. Gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen. Weiß nicht, ob ihr das hört. Manchmal geht mir die Stimme noch so ein bisschen weg, aber ich denke, ich halte das durch heute Abend. Wenn nicht, sag ich Bescheid. Okay, kommen wir zu den Berichten des Landesvorstands und beginnen mit Sven. Ich danke dir. Ja, jetzt nach längerer Krankheitszeit, das hatte ich intern mehr oder weniger noch mitkommuniziert, bin wieder einigermaßen auf den Beinen und Back. Versuche mich ja zu fangen. Ansonsten noch eine Kleinigkeit an Zitat und Bildauswahl zu einem Somi-Post mitkoordiniert. Versucht bei den Tickets auf dem Laufenden zu bleiben und die entsprechend mit abgestimmt und mich um das Lokalchaos hier im Bergischen Land gekümmert. Nach Moglauf und brennenden Häusern finde ich hier in der Lokalpolitik und was hier lokal passiert, einfach keine Worte mehr. War ja noch vor Ort, das hatte ich jetzt noch vergessen, bin nochmal aufgelaufen, auf einer Bildungsdemo zu sprechen. Und das war's so weit eigentlich von mir. Danke dir, Sven. Wenn ihr Fragen habt zu unseren Tätigkeitsberichten, könnt ihr gerne schon mal in den Sprechenraum kommen. Machen wir dann am Ende, wenn wir alle durch sind. Okay, dann wäre ich die Nächste. Ja, ich gehe immer tapfer jeden Freitag zur WKO-Sitzung. Hatte noch ein bisschen hin und her mit den Plakatlieferungen, da sage ich auch gleich noch was zu. Dann kommen die Plakatbestellungen rein, wenn auch sehr zögerlich, aber ich hoffe, dass wir unsere Plakate doch noch loswerden. Dann habe ich mich um die Anträge zum LPT gekümmert, die als genehmigt markiert und eine Liste gemacht für den LPT, eine vorgeschlagene Antragsreihenfolge. Hab so noch ein bisschen LPT-Orga gemacht, hab Stimmblöcke bestellt, hab mich mit Sandra hingesetzt, die aus Krefeld ist, die wollte sich um ein paar Sachen kümmern, wie zum Beispiel einen Bäcker, der sonntags auf hat, damit wir nicht verhungern. Ja, dann hatten wir eine AGÖ-Sitzung, da haben Isan und ich so einen kleinen Social-Media-Plan aufgestellt zur EU-Wahl, so eine zeitliche Eingrenzung, wann wir damit beginnen wollen, haben uns auch nochmal über die Sonnenbrillenaktion unterhalten und das kommt dann auch noch alles später oder in der nächsten Sitzung peu à peu. Wir hatten einen Blogbeitrag bekommen vom Resort 4, den habe ich bearbeitet und geblockt, der ist heute rausgegangen und ansonsten Kleinkram, Tickets bearbeitet, Kalenderpflege und so weiter. Das war's von mir. Wolf, dann wärst du der Nächste. Okay, bei mir ist aber auch wirklich nicht viel zu berichten, weil ich habe abends immer ein bisschen Spam gelöscht, habe einen Antrag im LPT erstellt und eingestellt im Antragsportal, der uns die Arbeit bei der Abwicklung von KVs ein wenig erleichtern soll. Und ansonsten war ich vollständig ausgelastet, habe hier eine Frau, die nach einer OP hier Pflege bedurfte und das habe ich dann auch gemacht. Mit dir und dann haben wir noch die Isan. Schönen guten Abend. Bei mir ist es auch wieder so das Übliche. Ich war mit Vako in der AGÖA-Sitzung und dann haben wir uns über die EU-Wahl unterhalten. Ich habe AGÖA-Arbeit gemacht, Social-Media-Arbeit. Es gab einmal auf allen Plattformen einen Post mit zum Thema Assange, dann zu Cannabis und natürlich zu Ostern. Und ich habe Tickets geschubst und Spams gelöscht. Danke übrigens, Wolf, dass du auch so fleißig mitlöscht. Ich bin sehr dankbar. Ich habe sogar mich bemüht, die Social Media Posts zu teilen bzw. zu liken. So. Aber das ist ja eigentlich auch ganz einfach. Okay, danke, Isan. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann Mache ich mal weiter mit Statistik. Ich habe gerade noch mal geguckt, aktuell Stand heute 1357 Mitglieder davon, stimmberechtigt 535. Es geht also stetig aufwärts Richtung LPT. Kassenbestand ist schon was älter, vom 15. Januar 144,60 €. Ja, ich muss bedauern, die Kontostände sind ebenfalls was älter, weil ich habe inzwischen, man höre und staune, tatsächlich einen Mitteilungsbrief über die Erstzugangsdaten der Sparkasse Düsseldorf. Hatte mich eigentlich darauf gefreut, dann heute auch erstmalig aktuelle Kontostände mitteilen zu können. Und sehe dann sehr zu meinem Entsetzen, dass die ein Chip-TAN-Verfahren dafür gewählt haben, warum auch immer. Ich mache das seit Jahren nicht mehr. Ich habe keinen Chip-TAN-Generator mehr zur Hand und wenn ich einen hätte, wären die Batterien wahrscheinlich sowas von leer und festgerostet. Von daher kann ich heute leider keine aktuellen Kontostände liefern. Okay, gut. Ja, dann haben wir die Kontostände aus der letzten Sitzung im Pad, dann verlese ich die jetzt nicht nochmal. VKV-Kontostände findet ihr immer auf unserem Vorstandsblog, vorstand.piratenpartei-nrw.de. Kontostände. Da könnte ein bisschen was draufgekommen sein an PATFIN oder Mitgliedsbeiträgen, aber abgegangen ist da auf jeden Fall nicht in den letzten Monaten. So, dann mache ich weiter mit den Terminen. Wir haben am 20. und 21. April unseren Landesparteitag in Krefeld. Am 1. Mai haben wir den 1. Mai und da wollen wir ja gerne ein bisschen sammeln. Momentan wird es einen Infostand geben in Recklinghausen am Grünen Hügel und einen Infostand auf dem DGB-Fest in Düsseldorf auf dem Johannes-Raub-Platz. Dann haben wir am 5. Mai eine Einladung bekommen zum Politikerinnen-Speed-Dating in Schwerte. Das wird der Elder übernehmen. Am 6. Mai eine Fishbowl-Diskussion zur EU-Wahl in Dorsten. Das hat der Schorisch übernommen, netterweise. Noch nicht terminiert ist eine Podiumsdiskussion in Solingen. Da hatte der Sven sich schon angemeldet. Gibt's da schon ein Datum jetzt, Sven? Ich habe es ja noch keine weitere Rückmeldung gekriegt. Okay, also KB21 hatten sie geschrieben. Dann haben wir 24. bis 26. Mai den CSD in Düsseldorf. Am 28. Mai eine Art Parteimesse zur EU-Wahl im Hans-Bürgler-Berufskolleg. Da überlegen wir gerade noch, wer das übernehmen kann. Ich habe denen schon mal Rückmeldung gegeben und gefragt, ob es noch ein paar Details gibt, was man da alles mitbringen muss und so weiter. Dann haben wir am 8. Juni den CSD in Bielefeld und am 9. Juni die Wahlen zum Europaparlament. Alle Termine der Piraten NRW findet ihr auch auf unserer Webseite unter Landesverband Termine. Und wenn ihr eure Termine dort nicht findet, regelmäßige Stammtische, Infostände, eure Sitzungen, whatever, bitte gerne immer an Vorstand@ schreiben oder mir mitteilen, dann trage ich das im Kalender ein. Und freue mich darüber, wenn wir neue Mitglieder haben, die dann entsprechend da auch schauen können, wo man Piraten vor Ort findet. Gibt's noch was zu Terminen? Noch was vergessen? Elder, ich hatte euren Infostand Recklinghausen jetzt noch nicht eingetragen, weil mir da noch die Zeit fehlt und ich weiß nicht, Grüner Hügel, ob das irgendwie auch noch eine Adresse hat. Tragt ihr das dann ein oder sonst einfach hier ins Pad reinschreiben? Dann? Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ich weiß noch, dass aktuell die Anmeldephase noch läuft. Wir sind also jetzt gerade im Gespräch mit der Stadt Recklinghausen, die das Ganze ja durchführt. Und ich meine, da sind auch noch ein paar Dinge noch in Vorbereitung dabei. Aber es ist quasi immer der gleiche Infostand, der sonst immer da ist. Das ist quasi am Pet-Spielhaus. Aktuell ist als Adresse irgendwie Dorstener Straße, ist das wohl noch mitgegeben, weil das ist der südliche Eingang des Grünen Hügels, wo wir dann auch stehen. Das ist aber auch schon seit einigen Jahren immer so. Gut, danke dir. Okay, dann kommen wir zu den Anträgen. Ticketnummer 518105, Antrag finanzielle Unterstützung, ist ein Antrag aus dem Regionalverband Dahme oder Spree, wenn ich das jetzt richtig zusammenspreche. Das ist ein bisschen schwierig bei euch. Ricardo, magst du deinen Antrag vorstellen? Gerne. Guten Abend erstmal und danke, dass ich eingeladen worden bin von euch. Wir haben im Land Brandenburg Kommunalwahl parallel zur Europawahl. Wir haben danach, also im September, ein paar Monate später, haben wir noch Landtagswahl. Der Landesverband Brandenburg steht finanziell übel da. Gleiches gilt für die Untergliederung. Wir haben in meiner Untergliederung tatsächlich das geschafft, flächendeckend aufzustellen. Wir haben auch überall ordnungsgemäß angemeldet, haben keinerlei Mängelanzeigen bekommen. Also wir gehen davon aus, dass wir tatsächlich auch zur Wahl zugelassen werden. Wir bereiten uns auf den Wahlkampf vor, haben aber leider keine Kohle. Wir haben zwar Mitglieder, die uns unterstützen, die auch gucken, dass wir Dinge tun können, aber ja, mein Regionalverband hat noch 2.200 Euro. Wir sind im Land Brandenburg der zweitgrößte, flächenmäßig der zweitgrößte Regionalverband und brauchen daher ein bisschen Unterstützung für Plakate und Großplakate in erster Linie. Nun gab es von vielen Gliederungen die Zusage zum Europawahl da zu unterstützen. Mein Antrag beim Bund wurde abgelehnt mit Gründung, könne sich ja aus dem Topf bedienen. Aus meiner Sicht wäre das rechtlich nicht möglich, ohne dass man da Blödsinn begeht. Daher habe ich in allen Landesverbänden mal gebeten um Geld, quasi wie bei euch um 500 Euro, dass wir halt plakatieren, also dass wir Plakate kaufen können und Großplakate. Wir haben Großplakate großflächig angemeldet, wir haben die auch genehmigt bekommen. Wir haben vor, in allen Wahlkreisen Großplakate zu stellen und auch zu plakatieren. Ja, das ist mein Antrag im Groben. Nur ist es so, dass man natürlich, also das ist uns klar, dass wir nicht permanent überall betteln gehen können. Deswegen mussten sich alle unsere Kandidaten verpflichten, und zwar schriftlich. Also wir haben uns da nicht mehr auf ein Wort eingelassen, dass sie ein Drittel ihrer Mandatträger Aufwandsentschädigung dem Regionalverband schenken, damit wir uns quasi wieder besser aufstellen können. Das haben auch tatsächlich alle gemacht. Wir gehen davon aus, dass wir zumindest das Mandat, was wir haben, verteidigen. Das große Ziel tatsächlich, das haben wir auch ausgesprochen, das haben wir auch in der Presse ausgesprochen, wir wollen bei mir im Landkreis zumindest in Fraktionsstärke einziehen. Das bedeutet aber für uns alle, dass wir quasi Wahlkampf machen müssen, denn wir müssten zumindest in allen vier Wahlkreisen quasi einen Mandatsträger holen und dafür müssen wir halt arbeiten. Und ja, das würden wir gern tun. So viel zu meinem Antrag. Dankeschön, dass ich den hier vorstellen durfte. Danke dir. Gibt es Fragen? Ja, ich würde gerne was nochmal zu diesen Vereinbarungen mit den Kandidaten für die Listenplätze fragen. Das ist ja ein absolutes Novum. Ne? Also seit ich bei den Piraten bin, bewundere ich immer die anderen Parteien dafür, dass die solche Vereinbarungen haben, um halt ihre Landesverbände finanzieren zu können. Und ihr habt da keine großen Diskussionen gehabt, sondern haltet zusammen und wollt das einfach machen. Also es gab natürlich im Vorfeld darüber Gespräche, ne? Denn wir haben im letzten Wahlkampf 6.000 Euro bezahlt, dem Mandatsträger, den wir jetzt hatten, wurden sehr enttäuscht, haben quasi nichts zurückbekommen. Und tatsächlich ist das ein absolutes No-Go aus meiner Sicht, dass die Partei natürlich immer größere Sachen übernimmt, wie das bei uns Piraten üblich ist, das ist sehr löblich. Aber aus meiner Sicht kann so eine Sache nur langfristig funktionieren, wenn eben die Mandatsträger dann zusehen, dass sie auch was zurückspenden. Und nachdem wir das erklärt hatten, während der Aufstellungsversammlung gab es da auch keinerlei Widerspruch. Sogar ein Mandatsträger, der jetzt schon für uns in einer SVV in Eisenhüttenstadt saß, der kandidiert auch wieder. Der hat dann sogar, nachdem man ihm das mal in Ruhe dann erklärt hat, auch schon die erste Spende gemacht. Also das hat tatsächlich funktioniert und ich gehe fest davon aus, dass sich, wenn wir unser Ziel erreichen sollten, daran alle halten werden. Beeindruckend. Sehr gut. Also einen Teil von meinen Fragen hast du, glaube ich, schon beantwortet. Ich wollte jetzt noch einmal fragen, weil ich das nicht so ganz verstanden habe, die Mittel für die Europawahl, also was da zur Verfügung gestellt worden ist, ja auch von unserem Landesverband, die konntet ihr aber ausschöpfen. Nein, tatsächlich haben wir das nicht gemacht. Und zwar, ihr habt ja einen Sonderweg gewählt. Man hätte bei euch quasi ja beantragen können, dass der Landesverband Brandenburg zum Beispiel für die Europawahl nochmal 1000 Plakate kauft und nachdem die Rechnung dann quasi an euch weitergereicht, also an euch versendet wurde als Nachweis, dass die Plakate bestellt wurden, würdet ihr die übernehmen. Das ist euer Beschluss. Da unsere Kommunalwahl aber ja tatsächlich die Kommunalwahl ist und nichts mit der Europawahl in dem Sinne zu tun hat, erscheint mir das als schwierig, jetzt zu sagen, hier, wir beantragen aus eurem Topf mal Geld, um uns Plakate zu kaufen, weil wir ja tatsächlich zur Kommunalwahl ein eigenes, also wir heben uns natürlich ab vom Europawahl, also von den Europaplakaten zum Beispiel, um quasi ja auch zu zeigen, dass wir eben zur Kommunalwahl antreten. Und da ist aus meiner Sicht ist das formal schwierig, einen Topf anzuzwacken, der explizit für die Europawahl ist. Werdet ihr denn Plakate zur Europawahl hängen? Selbstverständlich. Also wir haben zum Beispiel bei den Großplakaten, wir haben unsere Standorte, die wir haben. Wir stellen Faust. Wir haben uns in der Bestellung so orientiert, dass wir jeweils die Großplakate, ein Großplakat zur Europawahl plakatieren und auf der anderen Seite vom V dann quasi das Großplakat für unsere Kommunalwahl. Und der ganze Landesverband plakatiert zur Europawahl 6000 Plakate, natürlich in den Untergliederungen, die aktiv in den Kommunalwahlkampf gehen, auch mehr als in den Gliederungen, wo halt nicht so viel stattfindet. Die Plakate sind auch da, also wir haben ja gesammelt, Vaku hatte der mitbekommen, wir hatten ja zur Bundestagswahl ein anderes Plakatdesign. Wir haben jetzt quasi aus Niedersachsen bekommen 2500 Plakate der Bundestagswahl und wir haben von den Kandidaten dann jeweils nochmal 1100 Plakate von Anja, Anne und Lukas bestellt, von den regulären Europawahlplakaten. Okay, ging mir nur darum, das heißt, ihr habt aber von unserem Beschluss durchaus hoffentlich ein wenig profitieren können. Fänden wir schon gut, wenn das auch Wirkung hätte. Dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar habe ich irgendwo gelesen, dass ihr, ich meine aber nur in diesem Landkreis Oder-Spree oder nur in einem Teil davon, so genau habe ich es nicht mitgekriegt, mit der ÖDP zusammen eine Liste aufgestellt habt. Ist das richtig? Das ist auch richtig. Da ist es so, dass die ÖDP 4000 Euro in den Topf wirft. Und ja, wir haben halt nur 2000 und ein paar Zerdrückte. Ist aber kein Thema für keine der Seiten ist das momentan ein Thema. Wir sind halt nur bemüht, quasi das Ganze ein bisschen mehr auf Piratenpartei zu branden. Also wir haben uns eine recht lustige Kampagne überlegt, die wir als Piraten fahren würden, sind natürlich unsere klassischen Themen. ÖPNV zum Beispiel ist ein großes Thema, Digitalisierung der Verwaltung. Da möchten wir uns natürlich abheben vom Design her. Also die Plakate, die wir gerne von dem Geld kaufen möchten, die wir jetzt, was wir quasi bei den Landesverbänden beantragt haben. Das wird eine reine Piratenserie sein. Es ist auch legitim. Wir haben ja auch noch in den SVVs zum Beispiel Kandidaten, die nur für die Piratenpartei antreten. Von daher gibt es da wenig Probleme. Und du hattest geschrieben, ihr strebt Fraktionsstärke an. Dann wäre das in der Fraktion, kann man das schon vorher jetzt sagen, einmal Pirat und einmal ÖDP oder ist das bei euch irgendwie, habt ihr so eine Liste mit Platz 1, 2, 3, 4, 5 oder ist das bei euch anders? Wir haben, also zum Beispiel da, wo wir mit der ÖDP antreten, haben wir 4 Wahlkreise. In allen Wahlkreisen ist der, ich traue mich das gar nicht zu sagen, ist der Pirat immer auf Platz 1. Und nachfolgend ist es dann in Ödipela oder wir haben zum Beispiel im Wahlkreis 2 einen den Pilz-Sachverständigen bei uns aus dem Landkreis, der ist sehr bekannt, den konnten wir gewinnen. Der ist parteilos, der steht halt auf unserer Liste. Wenn wir in Fraktionsstärke einziehen, dann ist zumindest wenn wir in allen 4 Wahlkreisen ein Mandat holen, dann sind zumindest in der Fraktion 3 Piraten und dann muss man halt gucken, ob das ein ÖDPler oder ein Freier ist. Wenn wir nur in Wahlkreis 1, 2 und 4 einziehen, dann sind nur Piraten quasi in der erstmal drinne als Gruppe. Da müssen wir dann gucken, dass wir noch jemanden finden. Aber auch da gibt es schon Gespräche. Wir wollen natürlich unsere piratige Politik im Landkreis ein bisschen ausbauen und fortschreiben. Okay, danke. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, gerne meine Frage. Ja, gerne. Folgendes, ihr habt ja diese Mandatsträgerabgabe jetzt beschlossen. Nehmen wir mal an, einer von den Kandidaten, die die Mandatsträger machen, bekommt Leistung nach dem SGB II oder SGB XII. Für den würde das eine sogenannte Verarmungsschenkung darstellen, die müsste er dann zurückfallen. Weil er würde dann wieder ins SGB II oder SGB XII zurückfallen, wenn er den Rentner oder Rentnerin ist. Wie stellst du dich dazu? Wir haben uns da sehr lange einen Kopf drüber zerbrochen, weil tatsächlich ist ja SGB II ein großes Thema. Und wir haben, klingt jetzt blöd, entschuldigt bitte, ich drücke das mal frei aus. Wir haben momentan die Situation, dass die Kandidaten, die kandidieren, alle in Lohn und Brot stehen, dieses Problem also nicht haben. Wenn dieses Problem dann auftauchen sollte, irgendwann mal, was wir alle nicht hoffen wollen, dann müssen wir uns dann natürlich Gedanken zu machen. Aber das gibt den einen oder anderen Kandidaten, die dafür bekannt sind, dass sie auf jeden Fall mehr spenden, als sie vereinbart haben. Von daher sind wir da flexibel. Uns ist es halt wichtig, dass wir uns für die kommenden Wahlkämpfe wieder vernünftig aufstellen. Das funktioniert eben nur so. Mitgliedsbeiträge alleine reichen da nicht aus. Das ist leider so. Und offensichtlich wird die Situation der Parteienfinanzierung und der Verteilung sich vorerst nicht ändern. Von daher war das der einzige Weg, um halt die finanzielle Situation des Regionalverbands zu verbessern, das eben so zu machen. Anne, ich meine nur, weil Menschen nach dem SGB XII, die werden, also Rentnerinnen, die so ergänzende Sozialhilfe erhalten, sage ich mal, ist ein für der Einfachhaber, werden dann nicht über die Steuer wiederkriegen. Ne? Dann kriegt halt nur jemand, der einen Job hat. Ne? Okay, aber ich glaube, die Frage war beantwortet. Gut, wenn sonst niemand mehr Fragen hat, dann würde ich sagen, stimmen wir das eben einmal ab. Wolf? Ja, ich fange mal an. Also mir hat der Vortrag durchaus zugesagt, da sind viele Ideen drin, die Regelung mit der ÖDP, da habe ich ja fassungslos gestaunt, wie ihr euch da als kleinerer Teil, zumindest von der finanziellen Seite her, durchsetzen können und dass da besondere Herausforderungen sind mit den 3 Wahlen gleich in einem Superwahljahr in Brandenburg, steht eigentlich außer Frage. Wir haben schon für die Europawahl das unterstützt, wenn Leute da sind, die was machen wollen, dass sie das dann auch machen können. Und ich bin dafür, das hier ebenfalls zu unterstützen. Also von mir ein Ja. Sven? Von mir ebenfalls ein Ja. Von mir auch. Und die Sanne? Okay, dann haben wir das einstimmig angenommen. Kontonummer war, glaube ich, am Antrag dabei. Ich meine, der Martin hat noch Urlaub, Wolf, ne? Also könnte ein paar Tage dauern. Der Martin hat gesagt, er wäre im Urlaub. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Aber ich meine, der hätte Kinder und von daher wird das auf die Osterferien beschränkt sein. Alles klar, gut. Ich danke euch recht herzlich und ich werde euch natürlich über alles informieren. Und hat mich sehr gefreut und vielen Dank dafür. Boah. Hauptsache, ihr habt Erfolg damit. Ja, danke dir, dass du das hier auch nochmal breit vorgestellt hast für uns. gut, kommen wir zum nächsten Antrag. Das ist ein VKV-Antrag. Den Reinhard haben wir gerade schon gehört. Ticketnummer 518622, 150 Euro für eine Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl. am 2. August plus noch so ein bisschen was Raumkosten und noch ein bisschen was nebenbei. Reinhard, magst du noch mal einmal kurz in den Sprechenraum kommen? Du hattest uns ja schon einen anderen ersten Antrag geschickt mit einem anderen Datum, woraufhin Wolf ja dir geschrieben hatte, du müsstest das noch mal checken, ob Aufstellungsversammlungen für die Kommunalwahl schon gehen. Das habt ihr jetzt geprüft? Ganz einfach, die Aufstellungsversammlung zum 3.5. fällt flach. Aus diesem Antrag ziehe ich den Antrag zum 3., der für den 3.5. Termin datiert ist, zurück. Der fällt ersatzlos. Ja. Deshalb habe ich ja den 9. geschrieben, für den 16.8. mit gleichem Inhalt, nur ein anderes Datum. Für den 2.8. gleicher Wortinhalt, nur ein anderes Datum. Genau, 2.8. Und ihr habt euch da jetzt nochmal rückversichert, dass Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl 25 ab August auch möglich sind. Ja, laut Kurt Klein, der hat nochmal beim Wahlamt angerufen, der hat Ja gesagt und wir können auch alle wählen, unabhängig von den Postleitzahlen, wo wir wohnen. Ja, das ist richtig. So viel ich weiß, braucht die Tatjana die Postleitzahlen, um die richtigen Menschen einzuladen. Ja, ich habe nur die Postleitzahlen der Statuten habe ich ihr alle geschickt. Wir hoffen, dass Tatjana und ich jetzt uns einer Meinung sind. Wenn nicht, müssen Tatjana und ich nochmal miteinander kommunizieren. Wir haben da etwas aneinander vorbeigeredet, glaube ich. Wir ja, haben das am Ende hingekriegt und ich werde mit ihm nochmal drüber reden. Gut, okay. Ja, es ist halt bei Aufstellungsversammlungen ein bisschen anders als bei Mitgliederversammlungen eines VKVs oder Kreises. Okay, gibt's hierzu Fragen? Gut, dann stimmen wir das durch. Mal andersrum. Isan, ich bin auch dafür, Sven. Dafür. Wolf. Ich bin in der geänderten Form auch dafür. Prima, dann haben wir auch den einstimmig angenommen. Vielen Dank, Reinhard. Und eine Anfrage. Ich hatte einen Reisekostenantrag geschickt für die Kontoauszüge holen. Die habe ich euch auch zugeschickt, die letzten, die wir bekommen hatten, so um vor Ostern. Unsere Frage war danach rausgeworden mit der per normale Bummelpost und zwar am 27.03. Da wirst du noch ein wenig drauf warten müssen, weil der Martin, der bei uns die Buchhaltung macht, nämlich über Ostern tatsächlich auch Urlaub hat. Und von daher ab nächster Woche, denke ich, wird er Zeit dafür finden, sich darum zu kümmern. Danke für die Info. Gut, das war's an Anträgen. Dann haben wir noch die Umlaufbeschlüsse der letzten 14 Tage. Die lese ich auch mal kurz vor. Ticketnummer 518375. Das war ein Finanzantrag vom VKV Leverkusen für die Bereitstellung der Finanzmittel. Fürs Postfach halt 2290. Das haben wir dann auch genehmigt. Dann hatten wir einen Antrag 516500 zur Übernahme einiger Domains von den Kölnern. Das haben wir auch genehmigt. Das Ticket müsste in der AG Technik sein. Ich weiß nicht, ob das schon soweit alles bearbeitet worden ist. Und dann hatten wir noch Ticket Nummer 517738. Damit haben wir ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. So, dann machen wir weiter mit Aktuelles aus den Kommunen. Gibt es hier etwas, was wir wissen sollten? Termine, Mitgliederversammlungen, Infostände. Gerne in den Sprechenraum kommen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Von den KollegInnen irgendetwas? Ja, ich muss mir selbst einen Reminder machen, dir endlich mal die Termine weiterzuleiten vom Regionalverband Bonn-Rhein-Sieg. Ja, machst du dir einen Knoten? Jawohl. Gut, dann aktuelles Europawahl. Hier sind so einige Sachen im Pad, die Planungsseite und so weiter. Unterstützungsunterschriften können wir jetzt mal rausnehmen. Hatten wir auch beim letzten Mal schon gesagt, das haben wir geschafft. Und mittlerweile hat auch der Wahlausschuss getagt und bis auf 2 Menschen auf unserer Liste ist die Partei angenommen worden. Wir dürfen also zur Europawahl antreten. Webseite, da meine ich, fehlt noch ein Video von dir, Sven. Ja, das kann durchaus sein. Ja, okay. Das bleibt hier noch weiter unter den To-Dos. Ja, Kopfplakate. Wir haben gestern die Lieferung vom Bund bekommen. 1500 Plakate hat der liebe Pac-Man in Essen in den Container gepackt. Leider Gottes sollten gestern eigentlich auch die Plakate kommen, die wir bestellt haben. Da gibt es aber irgendwie ein Problem mit dem mit der Spedition. Wir hoffen jetzt, dass die morgen noch ankommen. Der Pac-Man ist da auch im direkten Kontakt mit der Druckerei. Wenn nicht, dann brauchen wir einen Notfallplan, weil der Pac-Man nur diese Woche Urlaub hat und die Plakate entgegennehmen kann. Ja, da halte ich euch dann auf dem Laufenden. Haben wir sonst noch was zur EU-Wahl? Gut, dann sind wir schon bei sonstigen Wichtigen. Da habe ich einmal hier den Wahlkampfauftakt am 1. Mai ins Pad gepackt. Und zwar gibt es da jetzt auf der Wiki-Seite, das ist Zeile 295 in unserem Pad, eine formulierte Einladung, um was da jetzt eigentlich genau geht. Und mit der Einladung und der Bitte, da doch gegebenenfalls mitzumachen. Also das Ganze soll stattfinden am 1. Mai auf ja eine hybride Art und Weise. Angedacht ist halt, dass sich da Piratenparteien anderer Länder einschalten und eben auch unsere KandidatInnen, die gegebenenfalls vor Ort irgendwas machen, zum 1. Mai auf einem Infostand sind oder eine Veranstaltung haben oder was auch immer. Elder Sven, also Elder wird ja in Recklinghausen sein, da gehe ich mal ganz schwer von aus. Und Sven, du hattest irgendwann mal im Chat geschrieben, dass du dich da gegebenenfalls anschließen würdest. Ja, das ist bisher auch immer noch der Plan. Dann wäre das doch total fein, wenn ihr beide eh schon dann da zusammen seid, dass ihr da so irgendwie ein bisschen was zu beitragt. Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe auch schon ein paar Ideen im Kopf, wie wir das Ganze auch vor Ort machen, weil wir haben zum Glück mit dem 1. Mai am Grünen Hügel haben wir auch einen Infostand, der auch sehr, sehr gut ist. Das heißt, da sind auch eine Menge Menschen dabei und auch viel Kultur und Ähnlichem auch mit dran. Ich glaube, da können wir kreativ aus dem Vollen schöpfen und können vor Ort einen Livestream vom Platz aus direkt schon machen. Also da gibt es bestimmt einiges, wovon wir vielleicht sogar noch die Wochen danach noch ein bisschen zehren können. Das hört sich doch gut an. Ich glaube, in dem Einladungsschreiben ist eine Deadline drin, bis zu der man sich beim Bastian melden soll. Auf der Wiki-Seite sind ziemlich viele technische Details, wie das dann alles funktionieren soll. Aber am besten tretet ihr dann da mal mit Bastian in Kontakt, weil der führt da sozusagen nicht nur im übertragenen Sinne die Regie. Ja, alles klar. Super. Ja, ich auch fest. Prima, danke euch. Dann haben wir noch die Ausschreibung von der AG Technik. Hier wollte ich nur einmal kurz, dass wir da alle einmal drüber schauen. Der Daniel ist auch mobil hier im Zuhörer-Innenraum, hieß das. Wer hat denn das wieder geändert, für Teufel? Also eigentlich spricht nichts dagegen. Ich würde vielleicht nur oben den ersten Satz ein bisschen persönlicher, also nicht diese suchen, sondern wir suchen, weil es kommt ja auf unsere Webseite. Ansonsten finde ich fein den Text. Hallo Daniel. Hallo. Gibt's von euch da? Ja, die Änderung können wir von mir aus gerne machen, als meines Erachtens. Ja, und dann steht unten, man könnte sich auch an dich wenden. Was sollen wir da für einen Kontakt angeben? E-Mail-Adresse? Ein Wortlaut gerade. Ja, da stand, dass man einmal an Vorstand schreiben soll, weil das ist ja auch so eine Art Beauftragung, das ist ja schon richtig. Und dass man dann in eine Sitzung kommt. Und dann steht da, für alle Informationen zur Ausschreibung steht hier Daniel Jäger aus der Technik zur Verfügung. Da sollte dann vielleicht ein E-Mail-Kontakt rein. Ja, da macht Sinn dann meine E-Mail-Adresse. Ich dachte aber, ich hätte eigentlich Vorstand, habe ich auf Technik. Ach stimmt, ja. Mir ist egal, ob wir jetzt Vorstand oder Technik, aber wir dachten, wir müssen euch jetzt noch mehr involvieren, Weil ihr im Endeffekt ja wahrscheinlich dann auch nicht viel mehr tun würdet, als an uns weiterleiten. Ja, das stimmt. Es ist ja auch so, dass die AG Technik als solche und deren Mitglieder als solche beauftragt sind, genauso wie bei der AG ÖA und nicht die einzelnen Menschen. Das heißt, braucht ja dann in dem Falle auch keinen Vorstandsbeschluss. Ich sag mal, der einzige Vorteil jetzt, wenn noch Stand drin stände, wäre wahrscheinlich, dass schneller eine Antwort käme. Aber ihr macht ja jetzt auch wieder regelmäßige Sitzungen, habe ich gesehen. Schön. Wir versuchen. Okay, gut. Ja, wenn sonst von den KollegInnen nichts kommt, dann würde ich das die Tage halt überall posten, wo es gepostet werden muss. Und dann hoffen wir mal, dass ihr ein bisschen Unterstützung bekommt. Das ich auch. Ich bedanke. Danke dir. Okay. Dann haben wir schon wieder eine Einladung bekommen. Die Speed Debating zur Europawahl. Ticket Nummer 518720. Das findet in Krefeld statt. Am 8. Mai, das ist ein Mittwoch, um 18 Uhr. Was sagen unsere Kandidaten so spontan dazu? Also ich check gerade den Kalender, kleiner Blick. Also aktuell könnte ich. 18 Uhr schaffst du auch. Das ist dann kein Problem. Also 18 Uhr in Krefeld, das kriege ich auch von Oberhausen aus hin, um die Uhrzeit. Ja, das wäre ja prima. Dann schreibe ich den kurz und dann schiebe ich das Ticket in deine Richtung. Ja. Genau, das wäre super, weil ich glaube, ich habe am den Tag einen Termin in Neuss auf einer Podiumsdiskussion bei einem Gymnasium. Auch als EU-Kandidat oder? Ja, ja. Magst du uns den Termin dann bitte auch noch irgendwo mitteilen unter Termine oder sonst wo im Telegram oder so, dass wir das auch mitnotieren und mit im Kopf haben? Mache ich. Super. Gut, das wäre es soweit. Außer jemand schreit und hat noch was für sonstiges Wichtiges. Das ist nicht der Fall. Dann kleine ein Ölteil habe ich euch ja schon angekündigt. Dann werde ich aber vorher die Sitzung schließen. Die nächste Sitzung ist nicht am 4.4., das kann nicht sein. Das müsste der 18.4. sein. Wenn das wieder ein Donnerstag ist, treffen wir uns dann wieder um 20.30 Uhr in NRW-Mambe. Und die heutige Sitzung schließe ich um 21.15 Uhr. Vielen Dank.